Zweitens, jetzt da inhaltliche Befassung mit dem Positiven. Also das erste war jetzt ja schon Materialismus, wie heißt der? Humanismus. Die Parteinahme für den Menschen ist die Kritik des bloßen Interesses der wirklichen Leute. Aber jetzt die zweite Seite, so fasst sich's ja nie auf. Oder so fasst sich's schon auch auf, aber dann eben, wenn es kritisch gegen Ansprüche sich wendet. Aber Humanismus hat doch auch die andere Seite und will doch immer die andere Seite haben, nämlich der Mensch wäre zu was berechtigt. Er habe Ansprüche zu stellen. Der Mensch sei doch das Maß der Dinge. Man könne den Menschen doch nicht mit Füßen treten. Inhuman darf nichts sein. Die Seite hat es doch auch. Und jetzt also zweitens die Frage, ja, zu was ist denn der Mensch nun berechtigt? Was fordert denn die Humanität? Das heißt, es fordert die bloße Humanität, dass wir in Rheinhausen die Firma noch ein halbes Jahr weiterlaufen lassen. Und ähnliches. Ja, was fordert sie jetzt genau? Es ist bloß die Umkehrung des vorherigen Gedankens. Wenn die Idee heißt, die Menschen sind absolut berechtigt, sofern sie Menschen überhaupt sind. Sofern sie nicht die Konkreten sind, als die Konkreten ist nämlich sehr die Frage, ob sie berechtigt sind mit allem, was sie treiben. Aber als Überhauptliche, als Menschen, sind sie absolut berechtigt. Da merkt man schon, was der Gehalt der Berechtigung ist. Es ist nämlich Subjekt, der Mensch ist Subjekt überhaupt. Und der Hauptpunkt, das Hauptgewicht der Aussage liegt im Überhaupt. Zunächst heißt es überhaupt, wenigstens so viel, nur überhaupt ist er Subjekt, nämlich so wie die anderen, wie alle anderen auch. Nicht, was er will, nicht, was sein Interesse ist, sondern insofern er Mensch ist und an diesem Abstrakten der Menschheit teilhat. Nur so insofern ist er absolut berechtigt. So müssen sich alle Fragen, alle Anliegen irgendeines modernen Menschen immer der Frage stellen, ja und, verträgt sich das mit der Welt? Passt das zu den Erfordernissen der Wirtschaft? Passt das zu den Erfordernissen des Gemeinwesens? Alle Anliegen, die ein Mensch hat, werden gemessen. Nur als Mensch ist er so absolut berechtigt, dass alles an ihm gemessen wird. Seine Anliegen werden gemessen am Staat, aber der Staat muss sich dran messen lassen, ob er dem Menschen dient. Und ein inhumaner Staat hat verdient, dass er beseitigt wird. Insofern der Mensch also jetzt berechtigt ist, Subjekt überhaupt zu sein. Und zwar, das heißt das Komische. Subjekt, abgesehen von dem, was er als Besonderer will. Abgesehen von den Ansprüchen, die er bloß als Hans oder Michel, bloß als Arbeiter oder Kapitalist stellt. Abgesehen von dem ist er oberster Zweck und ihm hat keiner was reinzureden und alles hat sich an ihm zu messen. Was bleibt von dem abgesehen? Das ist sehr merkwürdig. Jetzt bleibt bloß die Umkehrung von dem Satz. Der Mensch soll Subjekt überhaupt sein und es ist dasselbe wie nicht Mittel überhaupt. Mehr positiven Inhalt kann man dieser Beweisführung oder diesen Gedanken gar nicht abgewinnen. So mehr als, dass der Mensch nicht totales Mittel sei, so mehr bringt der Gedanke gar nicht. Und darin ist er schon ziemlich abstrakt. Abstrakt nämlich, weil er jetzt wirklich nicht mehr wissen will, wofür ein Mensch Mittel ist oder nicht. Und wirklich nicht mehr kritisieren will, was dafür ein Zweck einen Menschen zum Mittel macht. Sondern der Gedanke ist abstrakt und tritt neben die Zwecke, denen die Menschen als Mittel subsumiert sind, und sagt, aber ein Rest muss doch bleiben. Der Mensch darf doch nicht aufgehen in so einem Mitteldasein. Und das ist sehr läppisch und sehr dumm, weil der Sache nach hängen alle Entscheidungen an der Frage, für was ist man denn da Mittel? Wenn beim Kartenspiel die Diskussion losgeht und einer sagt, wir brauchen einen vierten Mann, dann ist der vierte Mann Mittel der anderen drei. Die brauchen nämlich einen zum Karren. Soll man jetzt sagen, oh, der Mensch wird zum Mittel gemacht? Soll man sagen, aber hoffentlich nicht ganz. Man merkt, dass diese Sorge, hoffentlich nicht ganz, die so gleichgültig neben die besonderen Vernutzungen oder Benutzungen für das besondere Mitteldasein, die so gleichgültig dagegen sind, dass die dringen überhaupt nicht ein in die Frage, ob man für diesen Zweck Mittel sein sollte. Die ganze Parole, der Mensch soll nicht in seinem Mitteldasein aufgehen, akzeptiert jedes Mitteldasein für jeden Zweck, sofern dem Individuum ein Recht gelassen wird. Der Gedanke hat sehr viel Unsinn hervorgebracht. Gerade jetzt wieder als in der Philosophie. Der Mensch soll nicht Mittel sein. Der Mensch soll nicht Objekt sein. Wie ich es gerade am Mittel gemacht habe, so kann man es auch wieder am Objekt machen. Das hängt sehr davon ab, wofür man Objekt ist, ob das gut oder schlecht ist, ob das bekömmlich oder nicht bekömmlich ist. Die Philosophie radikalisiert den Gedanken, indem sie sich auf den Inhalt gar nicht mehr einlässt und sagt, Objekt sein wäre schlimm. Ja klar, Objekt der Ausbeutung, Objekt einer strategischen Planung sein, das ist nicht gesund. Aber Sexualobjekt sein ist keine Schande. Auch Objekt der Bewunderung sein ist etwas, was wenigstens nicht wehtut. Man hat an diesen Gegenständen, da hat man immer auf den Inhalt zu achten, immer darauf zu achten, wovon Objekt, wofür Mittel. Die Philosophen dagegen, die humanistische Optik, der Mensch darf doch nicht Mittel sein. Die Tour, der Mensch darf doch nicht Mittel sein, wo er doch in tausend Beziehungen ist, nützlich für andere. Die Tour, der Mensch darf doch nicht Mittel sein. Ist das Akzeptieren von jedem Mittelsein für jeden Zweck, in dem eine Kautele eingebaut wird. Eine Bedingung. Und die Bedingung, die richtet sich gar nicht auf den Gehalt des Zwecks, nicht worum geht's dort, sondern die Bedingung richtet sich darauf, jedes Mittelsein geht in Ordnung, sofern die Individualität dabei nicht angetastet wird, sofern das Individuum dabei ein Subjekt, ein Individuum bleiben kann. Man merkt, was da wirklich ausgegrenzt werden soll. Und da ist man dann gleich wieder bei der Politik. Es ist halt der dazugehörige Idealismus zur modernen Freiheit und Gleichheit. Es ist der Idealismus, der eine einzige Position wirklich ausgrenzt. Nämlich die des Sklaven. Sklaven sollen sie nicht sein. Welche, die mit ihrer Benutzung zusammenfallen, das ist menschenunwürdig. Deswegen auch Faschismus. Lieferanten von Rohstoffen für Seife sollen sie nicht sein. Das ist inhuman. Das ist die Grenze, an die gedacht ist, und die Umkehrung heißt, wenn und solange der Mensch ja die Möglichkeit sich selber als Subjekt aufzufassen behält, solange ist der Inhalt einer Benutzung nicht das Problem, an dem sich humanistischerweise gerieben würde. Also in dem zweiten Hauptpunkt, wozu ist denn der Mensch nun berechtigt, beziehungsweise was fordert die Humanität, habe ich jetzt zwei Aussagen gemacht. Die Humanität fordert, dass der Mensch als Subjekt überhaupt anerkannt wird. Und das hat bloß den Inhalt, dass er nicht Mittel überhaupt ist. Nicht total Mittel ist. Da wird also was eingefordert. Und das, was eingefordert heißt, wird, heißt Rücksicht bei Benutzung. Rücksicht bei Benutzung. Es ist der neue Schluss aus. Sowas stört sich doch an keinem Zweck, an keiner Benutzung, sondern stört sich nur an dem restlosen darin Aufgehen. Stört sich nur daran, dass der Mensch außerdem, dass er Mittel ist, sonst nichts ist. Und der Immanuel Kant hat es sehr schön gesagt, schon in seiner Fassung des kategorischen Imperativs. Er hat schon gesagt, der Mensch soll im anderen Menschen nicht nur das Mittel, sondern immer auch einen Zweck für sich selber betrachten. Dieses auch, das ist der ganze Grundgehalt der humanistischen Forderung. Und diese Berücksichtigung, die da gefordert wird, ist eine sehr ätherische Angelegenheit. Heißt, sie verflüchtigt sich leicht. Die Berücksichtigung, ich bringe jetzt Wort schon kaum heraus, die gefordert wird, ist nämlich das Gegenteil davon, dass was Bestimmtes verlangt würde. Wenn ich was Bestimmtes verlange, eine Rücksicht verlange, dann verlange ich dieses und nicht Berücksichtigung. In unserer demokratischen Realität erlebt man sehr, speziell im Verhältnis Arbeit-Kapital, dass Berücksichtigung verlangt wird und das heißt immer nichts Bestimmtes. Berücksichtigung heißt nicht mehr Leute entlassen als nötig in Rheinhausen. Und beim Entlassen an die sozialen Folgen denken. Ja, diese Forderung ist von denen, die entlassen, relativ leicht zu lösen. Zwei Aufträge haben sie sich mit der Humanität eingehandelt. Der eine heißt, in die Diskussion, ob die alle nötig sind, muss man einsteigen. Denn unnötige Drangsalierung von Menschen ist echt inhuman. Das ist wirklich der heiße Punkt. Unnötige Drangsalierung von Menschen soll nicht sein. Also ist der Streit gleich auf das Geleit verlagert. Ja, braucht's denn das, dass die entlassen werden? Wofür? Ja, das wird ja nicht angetastet. Wofür? Fürs Geschäft, welches sie beschäftigt hatte. Gut, den Beweis gewinnen die Unternehmer auch meistens. Und das Zweite? Nicht ohne Rücksicht, nicht ohne schon bald dann auch nicht ohne Herz über die Folgen hinweggehen. Auch eine sehr ätherische Angelegenheit, denn was da nötig ist, damit der Beweis, dass es nicht herzlos geschehen ist, gegeben wurde, das ist auch wieder eine völlig unbestimmte und eine sehr kleine Sache. Da werden sehr schnell Gesten der Ersatz, zum Beispiel für Geld. Schönste Beispiel ist die Menschenwürde des Soldaten. Ja, eine antifaschistische Errungenschaft der Bundeswehr. Das ist ein Prinzip, das selten andere demokratische Staaten haben, das ist gar nicht groß. Aber die Bundesrepublik hat, auch der Soldat hat eine Menschenwürde. Eh schon eine feine Bestimmung, auch der Soldat hat sie. Und worin besteht die Menschenwürde? Ja, eben darin, dass er nicht mehr schikaniert werden soll, als es für den militärischen Drill nötig. Es versteht sich, dass das sofort ein Streitfall wird, weil der militärische Drill ja den Gehalt hat, dem Individuum die berechnungslose Unterordnung unter Befehle abzuverlangen, sodass die Idee, er soll nicht mehr schikaniert werden als nötig, dazu, dass er berechnungslos gehorcht, in sich der reine Widerspruch ist. Denn berechnend gehorchen, gewissermaßen die Vernünftigkeit des Befehls prüfen, ist nicht dasselbe wie gehorchen und erfüllt den militärischen, das Desiderat militärischer Zweckmäßigkeit gar nicht. Aber Befehlen gehorchen, die man für unsinnig hält, das ist sich schikanieren lassen. Und deswegen kann es sich schikanieren lassen auch zur militärisch zweckmäßigen Ausbildung. Und die Menschenwürde des Soldaten ist nichts, was jemals positiv gewährleistet sein kann, sondern was in der Institution des Wehrbeauftragten und seinen Klagen Wirklichkeit hat, nicht im Kasernenbetrieb. Interessant war der Soldat bloß, weil da so ausdrücklich definiert ist, was Würde oder was Subjekt sein. An dieser Stelle heißt nämlich, nicht mehr als für den Nutzen, den er stiften soll, und er soll schießen und sich erschießen lassen. Nicht mehr als für den Nutzen, den er stiften soll, nötig, soll er gedrillt und schikaniert werden. Mehr folgt aus der Menschenwürde oder aus der Humanität auch wieder gar nicht. Wo sich diese ätherische Angelegenheit tatsächlich in materielle Gehalte übersetzt, wo es also eine materielle Beglaubigung dessen geben soll, wo eine materielle Beglaubigung dessen her soll, dass der Mensch nicht völlig als Mittel auf ihm in seinem Mitteldasein aufgeht, wo diese Beglaubigung her soll, wo also jetzt endlich ein positiver Gehalt her soll, wird er rein negativ. Nicht foltern, nicht Hunger, nicht Todesstrafe. Der positive Gehalt dessen, was da verlangt werden kann im Namen der Menschlichkeit, der positive Gehalt ist eben nur die Wiederholung des Negativen. Der Mensch soll in seiner Rolle als Mittel nicht vollständig aufgehen. Und daher wird eben die Folter als eine Behandlung des Menschen, die seinen Willen nicht nur nicht respektiert, das wird ja beim Gefängnis auch gemacht und da ist es nicht inhuman, sondern die seinen Willen gewissermaßen fieserweise mit seiner Abhängigkeit vom eigenen Fleisch erpresst. Das ist es, was da wird der Mensch noch nicht einmal mehr als bloß Gezwungener respektiert. Bloß Gezwungener, der zum Beispiel eingekastelt ist. Beim Nichthunger klingt es positiver, netter, ist aber tatsächlich auch nur eben diese Negation des Allerschlimmsten und hat, das merkt man an solchen Fassungen mit dem Negativen sofort, und hat sein Maß immer am Normalen. Soll heißen, im Namen der Humanität kann man sowieso nur Auswüchse kritisieren. Das geht gar nicht anders. Im Namen der Humanität, wenn ich sagen will, nicht total nutzen, nicht total in der Rolle aufgehen lassen. Woran merke ich denn, dass es nicht total ist? Und wo kommt denn die Vermutung auf, dass es total sei? Nur im Verhältnis zu dem, was den Leuten normalerweise abverlangt wird und als Lebensmittel für sie gilt. Ein Existenzminimum gehört in der BRD zur Menschenwürde. Und was ist das? Ein wohlberechnetes Verhältnis zu den Lebensnotwendigkeiten, nämlich eine Geldsumme, die gezielt darunter liegt. Dass man von der Sozialhilfe nicht leben kann, ist überhaupt ein notwendiges Element derselben, weil sie am Lohn nämlich ihr Maß hat und merklich darunter liegen soll. Das sind die wenigen Fälle, wo diese Forderung nach Berücksichtigung sich rückwärts in materielle Gehalte übersetzt. Keine Todesstrafe, keine Folter, nicht Hunger. Viel mehr Felder hat die Menschen unter das funktionelle Dasein, welches es hat, steckt ja immer schon drin, dass es hat. Die Forderung, die bloß das negative Nichtsklave, Möglichkeit der Freiwilligkeit des Individuums hochhält und neben die tatsächliche Benutzung stellt, ist durchaus durch daneben getretene ideelle Beteuerungen auch zufriedenzustellen. Schnell bemisst sich das, ob man wie ein Sklave behandelt wird oder wie ein Herr an der Höflichkeit von Vorgesetzten. Ob man in einem Staat lebt, in dem man einer Herrschaft unterworfen ist, oder in dem man Volksgenosse ist, am Wahlrecht. Gleichgültig, ob jemand überhaupt glaubt, dass man mit der Wahl was verändert. Das danebengetretene Dementi der bloßen Benutzung schafft sich ein ganzes Reich von Symbolen, in denen vor dem Menschen der Hut gezogen wird und der Mensch das genießt, dass vor ihm der Hut gezogen wird. Wenn man sich mal fragt, was der Humanismus eigentlich als das Übel bekämpft, was ist das eigentliche Übel, gegen das der gerichtet ist? Es ist der mangelnde Respekt vor dem Menschen, den er bekämpft. Und da merkt man, dass auch die Erwähnung der Folter übrigens, die doch zunächst rationell klingt. Und das ist ja, die Überzeugungskraft dieser Parole beruht ja darauf, dass die Folter verurteilt ist. Sodass, wenn einer sagt, es soll nicht gefoltert werden, es wirklich keinen gibt, der sagt doch. Das ist ja der Reiz davon. Und sogar Pinochet wird sagen, eigentlich nicht. Trotzdem wird an der Stelle deutlich, dass auch die Erwähnung der Folter gar nichts Richtiges ist. Denn auch bei der Erwähnung der Folter geht der Gedanke nicht so, da wird einer gefoltert, da bin ich aber dagegen. Und dann ging es weiter mit, ja, worum geht's denn da? Ja, dann will ich aber wissen, warum der gefoltert wird. Was hier so wichtig ist, dass man wem ins Fleisch schneidet. Sondern Folter, ähnlich wie die Vergewaltigungskritik, genügt sich vollkommen im Erwähnen der Sache. Im Erwähnen der ohne dies verurteilten Sache. Und entdeckt daran immer nur eines. Der Zweck, der da herrscht, interessiert nicht weiter. Aber dass dieser Zweck keine Hemmung gehabt hat, das ist kritikabel. Der Zweck beim Foltern kommt nicht weiter vor, aber dass der Respekt vor Menschen offenbar niedrig ist, wenn gefoltert wird, liegt auf der Hand. Der irgendwie merkwürdige Zweck, der beim Vergewaltigen vorliegen muss, ist nicht weiter Gegenstand einer Aufregung, sondern dass dieser Zweck keine Hemmung hatte, ist Gegenstand der Aufregung. Und die Hemmung ist es dann, die eingeklagt wird. Und die Hemmung bei bestehendem Zweck, bei einem stehen gelassenen Zweck, ist der Ruf nach Inneren und bisweilen dann, wie jetzt die Diskussion in der Grünen Partei, nach inneren und äußeren Schranken. Der Gedanke, der sich da im Namen des Menschen gegen menschenverachtende Benutzung aufstellt. Der Gedanke kommt über sein nicht vollständig aufgehen und dann Respekt vor dem, dass das, was da benutzt wird, ein Individuum ist, nicht hinaus. Selbst wenn man sich den Aussagen anschließen wollte, es soll nicht gefoltert werden. Selbst dann muss man sagen, dass dieser Spruch doch offensichtlich nicht das Geeignete ist, was ansteht, wenn man dergleichen entdeckt. Das Ideelle, das Danebengetretene versichern, dass die Benutzung keine totale sei. Der Danebengetretene, neben die Benutzung getretene Respekt vor dem Menschen, der doch ein Subjekt ist, hat es deswegen an sich, dass eigentlich gar nicht von der Wirklichkeit, sondern von einer Gesinnungsfrage die Rede ist. Von einer Gesinnungsfrage nämlich nicht, was geschieht mit den Leuten in der Fabrik oder im Militär, sondern in welchem Geist geschieht es. An dem entscheidet sich, ob von Humanen, oder jedenfalls im Rahmen des möglichen Humanen, oder eben von inhumanen Umständen die Rede sein muss. Die Humanität hat sich jetzt neuerdings zu diesem Thema der Gesinnungsfragen ein neues Feld einfallen lassen. Wie es vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren die Volkszählung gewesen ist, wo auf einmal entdeckt werden wollte, dass jenseits aller Benutzung, jenseits aller Datensammelei, die der Staat funktionell für bestimmte Staatsanliegen bei den Bürgern betreibt, das totale Durchsichtigmachen des Menschen, durch die Volkszählung, der man keinen bestimmten Nutzen mehr ansehen konnte, als das eigentlich Inhumane auffasst hat, weil da der gläserne Mensch produziert wird und er seinen Rest gegen den Staat verliert, ohne dass irgendwer zu sagen wüsste, wozu der Staat diesen Rest bräuchte oder was dem Menschen fehlen würde, wenn dieser Rest weg wäre. Einfach der Standpunkt, wenn der Mensch total durchleuchtet ist, dann ist sein Subjektsein gegenüber dem Staat total weg. Richtig jenseits aller Vorstellungskraft, was das bedeuten könnte. Oder umgekehrt, dieser Gedanke als Ausgangspunkt für Spiel der Vorstellungskraft, was man sich dann alles einfallen lassen kann, was der Staat womöglich perfides damit anstellt. Und neuerdings ist im Zuge der Kritik der Gentechnologie auch ein solcher Gedanke aufgekommen. Bei der Gentechnologie gäbe es wohl was zu kritisieren, ja, dass da ein moderner Industriezweig vorangetrieben wird, wo kein Mensch weiß, was eigentlich rauskommt und wo die staatlichen Aufsichtsvorschriften schon wieder das Protokoll darüber sind, dass der Widerspruch von was man nicht beherrscht, dass man das eigentlich verbieten müsste, aber natürlich nicht verbieten will, sodass Risiken programmiert werden. Das können wir alles kritisieren. Aber die Kritikbewegung, die sich darauf geworfen hat, die findet dieses Argument höchstens für ein Hilfsargument in unter ferner Liefen gut. Wichtig finden sie eine ganz andere Vorstellung. Die Vorstellung nämlich, dass man mit der Gentechnologie eventuell einen Arbeitssklaven genetisch züchten könnte. Die Idee ist grundfalsch. Also eine Sorge, die man wirklich nicht zu haben bräuchte. Deswegen, weil das nicht geht, weil das nicht zu haben ist, dass die Gene einem Menschen die Konzentration auf die Arbeit, also die Intelligenz und den Willen und das Urteilsvermögen, was zum Arbeiten nötig ist, sogar für die einfachste Arbeit, dass die Gene einem Menschen die natürlichen Grundlagen für Intelligenz, die zum Arbeiten nötig ist, mitgeben, aber die Gene für einen kritischen Gedanken an die Arbeit entziehen, da ist nicht zu haben. Entweder die Menschen haben Intelligenz, dann ist es keine Frage ihrer biologischen Ausstattung, ob sie kritisch werden oder nicht. Oder aber sie haben keine, dann hat man die Produkte amerikanischer Gehirn, Gehirnamputation vor sich. Und dann sind die Menschen wie nasse Säcke und zu überhaupt nichts mehr zu gebrauchen, gerade noch, dass es Herz schlägt. Solche aber eignen sich als Arbeitssklaven denkbar schlecht. Aber die Sorge ist einerseits unbegründet. Andererseits aber ist die Unbegründetheit der Sorge kein Grund, dass die Kritiker dieses gentechnologischen Horrorbildes kein Grund, dass sie damit aufhören würden, sondern umgekehrt. Sie stören sich daran gar nicht, sondern haben die Sorge, dass dem Menschen der Rest genommen werden könnte, den er im Verhältnis zu seiner Benutzung als Individuum immer noch hat. Es ist die Sorge, dass der Mensch in seiner Benutzung, quasi die Idee, ein Arbeitssklave könnte gezüchtet werden, ist die Sorge, dass der Mensch in seiner Benutzung so aufgehen könnte, dass er als Differenz zu der Benutzung gar nicht mehr existiert. So sehr, dass er sich gleich gar nicht mehr dran stört. Der Gedanke hat noch eine Variante, fällt aber immer unter die gleiche Idee. Es gibt Menschen, die empören sich im Augenblick sehr darüber, dass medizinische Weiterung in der Gentechnologie oder medizinische Anwendung in der Gentechnologie darauf, na sagen wir mal, hoffen, darauf hinarbeiten, eine gewisse genetische Resistenz der Menschen gegen gewisse Berufskrankheiten zu züchten. Zunächst erstmal überhaupt die zu unterscheiden. Manche vertragen manche Gifte mehr und kriegen den Krebs erst später oder vielleicht auch gar nicht statistisch so häufig wie andere. Den Unterschied rauszufinden. Naja, damit ist die Gentechnologie befasst. Jetzt gibt's welche, die finden glatt die Verwirklichung des Ideals, des medizinischen Ideals der Belastbarkeit. Nicht gerade eine humane Idee. Aber die Verwirklichung des medizinischen Ideals der Belastbarkeit finden die größte Horrorvision. Wo ich wirklich sagen muss, ja also bitte, wenn wir den Kapitalismus sonst nicht kritisieren, dann brauchen wir auch nicht kritisieren, dass wir ihn besser aushalten. Ist doch absurd. Entweder wir wissen sonst einen Grund dagegen oder wir brauchen auch nicht meckern, dass wir den Krebs nicht kriegen, obwohl wir mit Pri in Kontakt sind. Wie weit der Rückzugspunkt des Humanen da ist, merkt man daran, dass die Humanität, das worauf das Individuum ein definitives Recht hat, an der Stelle schon so gedacht wird wie, der Mensch muss doch ein Recht darauf haben, dass er sich mit seiner natürlichen Konstitution, nämlich durch Krankheit, letzten Endes der Totalbenutzung entzieht. Und da muss ich sagen, wenn Sie sonst keinen Grund wissen, sich der Benutzung zu entziehen, ja die Krankheit als den Rest an Freiheit, den das Individuum hat, den muss ich ihm auch nicht unbedingt wünschen. Aber der Gedanke geht noch weiter. Er entfernt sich noch von dieser Erinnerung, quasi von dieser Erinnerung ans Politische. Es ist ja fast so was wie wenn die Kritiker sagen, dann müssen sie endgültig verzweifeln. Wenn die Leute vom Kapitalismus nicht mal mehr krank werden, dann hat ihr Kritik gleich gar keine Chance mehr. Es entfernt sich noch von dieser Erinnerung ans Politische und regt sich wirklich drüber auf, dass Menschen geklont werden könnten. Kritik, die in diesem Lande gilt. Jetzt fragt man sich, warum dürfen sie eigentlich nicht geklont werden? Merkt man, jetzt ist man nur noch ganz rein beim Idealismus der Individualität. Beim Idealismus dessen, dass der Mensch etwas sein muss, das sich irgendeiner Totalsubsumption entzieht. Jetzt ist endgültig raus, dass an der Subsumption noch was Schlechtes wäre. Bei der früheren Subsumption unter die Arbeit, unter das Militär, unter die Rolle des Staatsbürgers, ja, da versteht man ja noch, da gibt's ja immer noch die Erinnerungen an, ja, und da müssen sie dann aber 8 Stunden rein die Woche, am Tag und 40 die Woche. Da gibt's noch die Erinnerung an Nachteile. Beim Verbot des Klonens, da gibt's den Schutz der Einzigartigkeit des Individuums jenseits aller vorstellbaren Bedenken, was eigentlich wäre, wenn sie nicht wäre, die Einzigartigkeit. Zumal die einzig rationelle Vorstellung von Einzigartigkeit des Individuums, das ist ja eh ganz absurd, die da vorgetragen wird, die einzig rationelle Vorstellung der Einzigartigkeit des Individuums ist das, dass ich einer bin. Einer, das soll heißen, ich habe ein Verhältnis zu meinem eigenen Leib als der Basis meiner Seele oder so. Also das ist jetzt vielleicht ein wenig idealistisch ausgedrückt. Dass der Mensch einer ist, das hängt an seinem Bewusstsein von sich selber. Und dieses Bewusstsein von sich selber ist dadurch, dass er geklont ist, so wenig zu trüben, wie dadurch, dass es einen anderen eineiigen Zwilling gibt. Und genauso wenig davon, dass es sonst Geschwister gibt, die ähnliche, aber nicht gleiche Eigenschaften haben. Als ob das Selbstbewusstsein des Individuums wirklich darauf beruhen würde, also als ob dieses, ich bin einer, ich bin ich nämlich, als ob das wirklich darauf beruhen würde, und so einen wie mich gibt's nicht nochmal. Das ist eine Passage, wo der Kult der Individualität, wo die Heiligkeit, ja, des Humanitätsideals richtig durchgedreht ist. Soll heißen, sich ein eigenes Feld der Betätigung seines Wahns schafft. wo jede Erinnerung an, wo das hergekommen sein mag, was gewesen sein sollte, was da abgewehrt werden sollte, völlig vergessen worden ist. Es ist, wie wenn die Philosophie mit ihrer Phrase von der Unwiederbringlichkeit des Individuums, wie wenn diese Philosophie unmittelbar politische Parole würde. Keinen Satz zweimal. Sonst ist aus mit den Menschen. Und da? Sehr vernünftig. Und da kommt der ganze Gedanke, dass der Mensch das Höchste ist, in einer ganz absurden Ecke. Dass der Mensch das Höchste ist, bewährt sich da drin nicht mehr, dass die Welt meinetwegen den Leuten nützlich eingerichtet wird. Auch schon gleich, das ist noch viel gefährlicher, schon gleich nicht da drin, dass der Mensch sich nützlich eingerichtet wird, meinetwegen wirklich ein Fortschritt der Medizin dazu benutzt wird, dass absehbare genetische Krankheiten geheilt werden können oder immerhin der Mutter die Entscheidung überlassen wird, ob sie das Kind austrägt oder nicht, wenn sie es immerhin mal weiß. Sondern dass der Kult der Individualität jetzt dazu führt, dass man, der Mensch ist das Höchste, glatt den Übergang zur Schöpfung macht und sagt, und das Höchste kann er bloß sein, wenn sein Recht darauf, dass er ein Naturzufall ist, nicht von irgendeinem Machbarkeitswahn eines Perfektionierers hintertrieben wird. Sein Recht darauf, eventuell eine Missgeburt zu sein, ist die Idee, zu der sich der Kult der Individualität an der Stelle versteigt. Die Umkehrung davon heißt, und das ist wieder Riedel-Philosophie, Machbarkeitswahn. Wer meint, er könnte alles einrichten, wer meint, er könnte alles zweckmäßig gestalten, der vergeht sich an der Unverletzlichkeit, an dem Heiligen von allem. Und wenn das mit den Menschen passiert, dann ist es am allerschlimmsten. Man weiß, der Gedanke als Ökologie existiert ja schon die ganze Zeit. So endet der ganze Kult der Individualität wieder bei der Schöpfung und die Garantie, dass der Mensch das Höchste ist, hat darin ihren letzten Bestand, dass man Gott nicht ins Handwerk pfuschen soll. Gut, damit mache ich erstmal Schluss über den Bereich. Der Mensch ist das Maß aller Dinge und die Dialektik dieses Urteils, wohin das geht, wohin sich versteigt und wie es zur bürgerlichen Gesellschaft dazugehört, das habe ich jetzt erklärt.